Andacht am 2.8.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Epheser 1,3. Heute rede ich über etwas Erbauliches, über eine Schriftstelle, die für mich lebensverändernd war. Ich möchte über Epheser 1,3 sprechen. Aber schaut, was die Passion-Übersetzung sagt. Jede geistliche Segnung im himmlischen Bereich wurde bereits überreich über uns ausgegossen. Ich denke nicht, dass man das englische Wort lavish gut übersetzen kann. Es bedeutet, dass der himmlische Segen extravagant über uns ausgeschüttet wurde. Gottes verschwenderische Gnade ist überall über dich ausgegossen. Lavish ist sowohl ein Verb als auch ein Adverb. Also, der geistliche Segen wurde großzügig über uns ausgegossen. Ein verschwenderisches Geschenk hat nichts mit dem Beschenkten zu tun, sondern nur mit dem Schenkenden. Wenn ich zu dir gehe und dir ein besonderes Geschenk bringe, kommt das von meinem Herzen. Gott in seiner großen Gnade und Güte hat seinen himmlischen Segen über uns ausgegossen. Im Griechischen bedeutet das Wort Segen mehr, als wir damit in Verbindung bringen. Viele Menschen finden den Begriff Segen sehr abstrakt. Sie halten ihn für etwas, was es im Himmel gibt. Ich sage euch, was Segen im Griechischen ist. Es ist ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Ein Teil des Wortes bedeutet sprechen, deklarieren, und der andere Teil bedeutet gedeihen. Wenn also geistliche Segnungen über uns ausgegossen sind, heißt das, dass Gott uns für absolut erfolgreich und glücklich erklärt. Wir leben in einem unermesslichen Wohlergehen, das uns großzügig vom Geber geschenkt wurde. Eins ist sicher: Es sind himmlische Segnungen, keine irdischen. Was ist eine himmlische Segnung? Es bedeutet, dass alles, was der Himmel hat, dir schon gehört. Es ist nicht so gut, dass das Wort Wohlstand unter den Christen so einen schlechten Ruf hat. Manche Leute predigen tatsächlich ein Wohlstandsevangelium, und das ist nicht gut und auch nicht wahr. Aber nur weil ein paar Menschen ihr Herz mit Geldliebe gefüllt haben, muss das doch nicht für alle gelten. Hört auf, an Geld zu denken. Wohlstand bedeutet, dass man alle Gesundheit hat, die der Himmel hat. Wohlstand bedeutet, dass man alle Energie hat, die der Himmel besitzt. Wohlstand bedeutet, dass man die Freude hat, die der Himmel hat. Wohlstand bedeutet, dass man den Frieden hat, den der Himmel hat. Wohlstand ist alles, was Gott in seinem Buch für dich aufgeschrieben hat. Alles. Als ich diese Wahrheit ergriffen hatte, wusste ich, dass das alles für mich vom Himmel vorbereitet ist. Das heißt, ich muss nicht mehr überlegen, ob ich mir irgendetwas leisten kann, zum Beispiel ein Haus zu bauen, ein Auto zu kaufen und so fort. Ich habe es schon vom Himmel erhalten. Es ist schon über mich ausgegossen. Deshalb kann ich alles tun, was ich tun will. Alles. Aber schaut. Die himmlischen Segnungen wurden über uns ausgegossen als Liebesgeschenk von unserem wunderbaren himmlischen Vater, dem Vater unseres Herrn Jesus. Gott hat das getan als ein Liebesgeschenk von ihm, dem himmlischen Vater. Reinhard, warum ist dein Leben so wunderbar? Warum hast du so viel Kraft und Segen? Warum sagst du Danke und bekommst alles? Meine Freunde, es wurde auch über euch ausgegossen. Das bedeutet, es ist ein Teil von euch, aber ihr müsst es ergreifen, ihr dürft nicht zweifeln. Es funktioniert nicht, eine Technik anzuwenden. Ich habe Reinhard über ergreifenden Glauben reden gehört, sage Dank, ergreife es, lebe darin, gib Gott die Ehre. Das funktioniert nicht. Glaube ist keine Technik, sondern er hat mit deinem Herz zu tun. Warum ist es extravagantes Wohlergehen, das über dich ausgegossen ist? Reinhard, wo ist dieser himmlische Segen? Er kommt vom himmlischen Vater, von dem Vater im Himmel, der dich liebt. Wenn du in deinem Herzen nicht glaubst, dass du einen wunderbaren himmlischen Vater hast, dann wirst du immer daran zweifeln, dass er es gut mit dir meint. Ein zweifelndes Herz glaubt nicht, dass ihm nur Gutes gehört. Bitte, bitte, konzentriert euch nicht auf irdischen Wohlstand. Ein Auto, ein Haus, gute Beziehungen, Gesundheit, Geld. Das ist alles nicht wichtig. Ihr müsst euer Augenmerk auf den himmlischen Vater lenken. Er ist die Quelle aller wunderbaren himmlischen Segnungen. Eine meiner ersten Predigten über Finanzen war, dass der Glaube keine Technik ist, sondern eine Beziehung. Meine Frage ist, wenn du deine Augen schließt und an Gott denkst, was denkst und fühlst du? Beruhige dein Herz, entspanne dich, denke an deinen Vater im Himmel. Erlaube deinem Herz zu denken, was als erstes kommt. Schließe deine Augen. Gott ruft dich und sagt: komm her, schnell. Du hast deine Augen geschlossen. Gott ruft wieder. Komm her zu mir, schnell, komm. Lass dein Herz gehen, wohin es dich leitet. Gott ruft, komm, komm, schnell, schnell. Was waren die Bilder und Gefühle in deinem Herzen? Angst? Die bange Frage, was du angestellt hast? Oder hast du dich gefragt, über was er mit dir reden will? Oder dachtest du, er habe einen Auftrag für dich? Er hat ein Geschenk für dich. Weißt du, warum das wichtig ist? Wenn du diese Herzübungen machst, stellt sich heraus, was du im Herzen denkst. Wenn du irgendetwas gedacht hast wie: oh nein, was wird er mir sagen? Oh nein, was habe ich falsch gemacht? Dann hast du ein falsches Bild von Gott im Herzen. So wirst du die Liebe Gottes nicht erfahren, nie. Du musst das in deinem Herzen korrigieren. Er ist ein wunderbarer Vater, der dich überreich beschenkt hat. Wenn der unglaubliche Segen im himmlischen Bereich mit dem Vater zu tun hat, ist dir der Segen gewiss. Du musst die Wahrheit von Epheser 1,3 im Herz ergreifen. Heute früh dachte ich darüber nach. Außerdem las ich noch eine andere Schriftstelle, über die Gott mit mir im August 1983 sprach. Seither begleitet mich das. Es geht um 2. Korinther 9,8. Im 2. Korinther 8 und 9 steht alles über das Geben. Und damit ist kein Opfer in der Gemeinde gemeint, sondern ein spezielles Opfer, um den Armen in Jerusalem zu helfen. Ich lese 2. Korinther 9,8 aus der New King James Übersetzung vor. Gott ist fähig, euch jegliche Gnade überreichlich zu geben, damit ihr immer und überall Überfluss und für jedes gute Werk reichlich zur Verfügung habt. Gott sagte 1983 zu mir: Reinhard, all das gehört dir. Es ist traurig, dass ich das nicht früher erfahren habe. Ich habe Gott schon erlebt, ich war auch großzügig, aber ich habe erst Jahrzehnte später diesen Vers wirklich verstanden. Das zeigt einmal mehr, dass wir die Dinge erst im Herzen ergreifen müssen, bevor wir sie erleben. Ich stellte dann für mich fest: das ist genug, ich brauche mich um nichts mehr zu sorgen. Debbie und ich bekamen diesen Vers am gleichen Tag. Das war 3 Jahre, bevor wir heirateten. Wir verglichen das Datum nach unserer Heirat. Es war am gleichen Tag. Schaut, ich weiß, dass ich auf einem Weg bin, aber dass es so lange dauerte, bis ich diese Wahrheit begriff, daran war ich selbst schuld und mein Unglaube, meine religiöse Auffassung und die Tatsache, dass ich mein Herz nicht verändert hatte. Ich habe Brasilien Kids Care begonnen. Ohne diese Wahrheit wäre das nicht möglich. 2. Korinther 9,8 im griechischen Original sagt nicht, Gott ist fähig zu geben. Da steht kein Futur und keine Möglichkeit, sondern es heißt, Gott hat die Möglichkeit und weil er diese Möglichkeit hat, hat er seine Gunst schon über dich ausgegossen, damit es dir nie mehr an irgendetwas fehlt. Das Griechische drückt buchstäblich aus, dass dir nie mehr etwas fehlen wird. Deshalb könnt ihr überreichlich großzügig sein, weil euch nie was fehlen wird. Du hast den Wohlstand. Es gibt keinen Sieg, den du noch brauchst. Er ist schon da. Deine Gesundheit ist schon reichlichst über dich ausgegossen. Deine finanzielle Versorgung ist überreich über dich ausgegossen. Dir fehlt keine Weisheit, sie ist schon verschwenderisch über dich ausgegossen. Alle heilige Einsicht ist überreich über dich ausgegossen. Es gehört alles dir. Du brauchst nur zum Vater zu gehen und sagen, Vater, ich möchte es ergreifen. Hab keine Angst vorm Vater. Wir gehen zurück zu Epheser 1,3. Und das ist so, weil er uns in Christus eingewickelt sieht. Schaut, er hat seinen geliebten Sohn Jesus zum Erben von allem gemacht. Jede geistliche Segnung ist in Jesus Christus. Es gefiel Gott, in seiner ganzen Fülle in Christus zu wohnen, sagt Kolosser 1,19. Wenn ihr Kinder Gottes seid, möchte ich die Fülle durch Christus um euch gewickelt sehen. Moment, ich hole meine Decke. Da drüben ist mein Jesusstuhl, auf dem ich nicht später als 4 Uhr morgens sitze. Hier in Brasilien haben wir Winter und wenn ich so ruhig und friedlich auf meinem Stuhl sitze, ist es kalt. Deshalb nehme ich eine Decke. Ich liebe sie. Sie ist weich und warm. Ich habe sie von der Lufthansa Business Class geschenkt bekommen. Ich wickle mich in diese Decke ein, wenn ich mitten in der Nacht auf meinem Stuhl sitze. Das ist so wunderbar. Schaut, ich bin in die Decke eingewickelt. Und jetzt? Was seht ihr? Seht ihr mich? Ja? Nein? Ich sehe nur eine Decke. Aber Reinhard ist in der Decke. Jetzt wickle ich mich wieder aus. Ich lege die Decke auf meinen Platz und gehe weg. Jetzt siehst du nur die Decke. Aber vorhin saß da der Reinhard in einer Decke. Wenn Gott auf dich schaut, sieht er dich eingewickelt in Jesus Christus. Gott schaut auf dich und sagt, wow, er hat alles in sich durch Jesus Christus. Ich liebe ihn so sehr, ich möchte ihm alles geben, ich wickle ihn in Jesus Christus ein. Gewickelt in Jesus Christus habe ich alles, was ich brauche. Ich habe alles, was mir gehört. Wir müssen aufhören, außerhalb von uns auf Jesus Christus zu schauen. Alles, was du außerhalb von Jesus Christus erreicht hast, bleibt nicht ewig. Du hast dich sehr dafür angestrengt. Es hat keinen ewigen Wert. Nur in Christus hast du ewigen Wert, weil du eingewickelt bist in Jesus Christus. Wenn du das begreifst, wird es plötzlich nicht mehr wichtig sein, wo du bist, welche Umstände dich umgeben oder was du erreicht hast. Es zählt nur noch, dass du eingewickelt bist in Jesus Christus. Das hat der wunderbare Vater gemacht. Vers 3 endet so. Deshalb feiern wir ihn mit unserem ganzen Herzen. Was ist das natürliche Ergebnis, dass wir in Christus eingewickelt sind? Sag mir nicht, das natürliche Ergebnis sei Wohlstand. Dann hast du es nicht kapiert. Sag auch nicht, das natürliche Ergebnis sei heilige Gesundheit. Dann hast du es auch nicht kapiert. Sag ebenso nicht, das natürliche Ergebnis seien alle Finanzen, die Gott vorbereitet hat. Das sind alles Nebeneffekte. Das natürliche Ergebnis ist, wir feiern ihn mit unserem ganzen Herzen. Es gibt Tag und Nacht eine riesige Freudenfeier. Ich plane ein wirklich großes Fest für alle Mitarbeiter von Brasilien Kids Care. Aber das ist nichts gegen dieses ununterbrochene Freudenfest in Jesus Christus. Wir feiern ihn mit unserem ganzen Herzen. Heute bekam ich von jemandem aus dem deutschen Mentoring so ein wunderbares Zeugnis. Das Leben dieser Frau wurde so stark verändert durch das Verständnis darüber, was Jesus getan hat. Sie schrieb, das hat mein Herz so tief berührt. Und sie sagte immer wieder, Jesus, ich liebe dich so sehr. Wenn du Epheser 1,3 begreifst, wird der natürliche Effekt sein, dass du Jesus Christus immerzu lobst und preist. Egal, wo ich die Bibel öffne, ich finde überall Jesus Christus. Ich kann nur überall Jesus feiern. Wenn du an Jesus als deine Decke denkst, dann ist er überall, wo du auch bist. Warum würdest du daran denken, diese Decke auszuziehen, wo dir Finanzen, Sieg, Wohlergehen, Gesundheit, Freude und Fülle sicher sind? Hört, ihr seid komplett eingewickelt in Jesus Christus und in alles, was der Himmel für euch bereitet hat. Warum würdet ihr diese Decke ausziehen und das alles außerhalb suchen? Das macht keinen Sinn. Wir müssen weitermachen und Jesus feiern. Erinnert euch, es ist ein Zeichen des Glaubens, Jesus zu feiern. Epheser 1,3 verspricht uns das. Also, vorwärts! Der wunderbare Vater hat uns alles gegeben in Christus. Außerhalb von Christus ist nichts. Null, gar nichts. Begreift, wenn ihr nicht in Jesus Christus eingewickelt seid, werdet ihr es nicht erleben. Ihr müsst euch in Jesus Christus einwickeln. Das müsst ihr ergreifen. Es ist schon gegeben. Also feiert Jesus. In Vers 4 lesen wir, in seiner Liebe hat er uns als sein Eigentum erwählt, indem er uns mit sich sogar vor Grundlegung des Universums verbunden hatte. In seiner Liebe hat er uns erwählt vor der Grundlegung des Universums. In der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen ist einer der lebensveränderndsten Momente, wenn die Leute diese Offenbarung haben. Es ist egal, was von meiner Geburt bis jetzt geschehen ist, wenn ich mich entscheide, in dem zu leben, was lange davor geschehen ist. Das steht in Vers 4. Ich wurde vom Vater erwählt vor Grundlegung der Welt. Was ist das Erste, was Gott je tat? Viele sagen, er schuf Himmel und Erde. Nein. Ah, er schuf das Licht. Nein. Vor Grundlegung der Welt wählte er dich aus. Er schaute, wen er erwählen könnte. Er sah, der 8. August 1961, Reinhard Hirtler, den will ich. Ich liebe ihn, ich habe ihn erwählt. Bevor Reinhard hören konnte, dass jemand ihn nicht mag, hatte Gott gesagt: Ich liebe dich. Bevor jemand sagte: Du bist ein Versager, hatte Gott gesagt: Du bist immer in meinem Sieg. Was interessiert's, was jemand über mich denkt oder sagt? Wichtig ist, dass der Schöpfer des Universums, der die Liebe ist, gute Dinge über mich aussprach und mich erwählt hatte. In Jesus bin ich erwählt. In ihm habe ich Wohlstand. In Christus habe ich die Garantie, dass alle Versprechen mir gehören, dass ich nie verlieren und nie versagen kann. Außerhalb von Jesus ist das harte Arbeit. Das ist Religion. Sorgt dafür, dass eure Herzen den ganzen Tag Jesus feiern. Feiert nicht eure Gesundheit, euren Wohlstand, euren Ruhm oder euren Erfolg. Genießt das, aber feiert es nicht. Feiert Jesus den ganzen Tag aus der Tiefe eures Herzens. Feiert Jesus, genießt den Rest. Danke fürs Zuhören.